Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute for your word, für dein Wort. Bless it to our hearts, we ask. Segne es in unseren Herzen, darum bitten wir. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, let's go back to the Bema seat, 2 Corinthians 5. Wir wollen zurückkehren zum Richterstuhl Christi, 2. Korinther 5, Vers 10. Vers 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. That each one may be recompensed for his deeds in the body. Damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat. According to what he has done, whether good or bad. Dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade men. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir Menschen. For we are made manifest to God. Gott aber sind wir offenbar geworden. And I hope that we are made manifest also in your consciences. Ich hoffe aber, auch in euren Gewissen offenbar zu sein. We are not again commending ourselves to you. Wir empfehlen uns nicht wieder selbst bei euch. But are giving you an occasion to be proud of us. Sondern geben euch Anlass zum Ruhm unseretwegen. That you may have an answer for those who take pride in appearance and not in heart. Damit ihr ihn habt bei denen, die sich nach dem Ansehen rühmen und nicht nach dem Herzen. That's important tonight. Und das ist wichtig heute Abend. For those who take pride in appearance and not in heart. Die sich nach dem Ansehen rühmen und nicht nach dem Herzen. For if we are beside ourselves, it is for God. Denn sei es, dass wir außer uns waren, so waren wir es für Gott. It means if I'm kind of crazy with my lifestyle, I'm crazy for God. Das heißt, wenn ich da ein wenig verrückt bin in meinem Lebensstil, dann bin ich es wegen Gottes. Like Keith Green once said, what is a Christian? So wie der Keith Green einmal gesagt hat, was ist ein Christ? Someone who's bananas for Jesus. can't translate. Ja, das ist schwer zu übersetzen. Einer, der halt verrückt ist für Christus. Yeah. And that's Paul. If I'm bananas for Jesus, it's for Jesus. Das ist eben der Paulus. Er sagt, wenn ich verrückt bin für jemand, dann für Christus. If we are of sound mind, it is for you. Und wenn wir außer uns waren, ja, dann sind wir es für euch. For the love of Christ controls us. Also ich korrigiere noch, dass wir vernünftig sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe Christi drängt uns. Having concluded this, that one died for all, therefore all died. Da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben and sind. He died for all, und für alle ist er gestorben, that they who live should no longer live for themselves. Damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben. So there's a major paradigm shift right there. Also da ist ein riesiger Wechsel in dem, auf was wir uns beziehen. When we receive the revelation of salvation, wenn wir diese Offenbarung der Errettung erhalten, being born again of the Spirit, vom Geiste wiedergeboren werden, and suddenly I understand, und plötzlich verstehe ich. A girl said to me 2 weeks ago at the door, vor 2 Wochen hat ein Mädchen zu mir gesagt da an der Tür, I love coming here. Ich mag das so sehr hierher zu kommen. 3 weeks ago I hated it. Und 3 Wochen zuvor habe ich das gehasst. But last week I received Christ. Aber letzte Woche habe ich Christus empfangen. And now I understand. Und jetzt verstehe ich das. Born of the Spirit. Vom Geiste geboren. John 3. Johannes 3. Born of the Spirit and suddenly a revelation from the Lord. Vom Geist geboren und plötzlich eine Offenbarung vom Herrn erhalten. No one comes to the Father unless the Father draws them. Niemand kommt zum Vater, außer der Vater zieht ihn. But we know the Father draws the humble. Aber wir wissen, der Vater zieht diejenigen, die demütig sind. In James 4, 6-10. In Jakobus 4, 6-10. Right? God resists the proud. Gott widerstrebt dem Hochmütigen. Doesn't draw them, but he gives grace to the humble. Aber er gibt dem Demütigen Gnade. So a major paradigm shift. Also ein riesiger Wechsel im Bezugsrahmen. Suddenly the cross. Wow, God died on the cross. Plötzlich ist das Kreuz da. Gott starb am and Kreuz. And he died for all. Und er starb für alle. So we conclude. Daraus schließen wir. That we should no longer live for ourselves. Dass wir nicht mehr länger für uns selbst leben and sollen. And we all live for ourselves. Und wir leben alle für uns selbst. Naturally. von der natürlichen Gesinnung her. But suddenly we become a little bit crazy. Aber plötzlich werden wir dann ein wenig verrückt. In a sense. Auf gewisse Weise. We become bananas. Wir werden dann ein wenig verrückt. We start to live a lifestyle that is almost in some people's mind a little bit reckless. Und wir kommen dazu, ein Leben zu führen, das in den Augen anderer ein wenig careless, wie achtlos gilt. Yeah. Achtlos, a little bit careless. So wie achtlos. Like, they're not thinking straight. Ja, die denken nicht richtig. They're not thinking at all, are they? Die denken ja überhaupt nicht, no, oder? I am thinking. I've made a conclusion. Nein, ich denke, ich habe eine Schlussfolgerung that gezogen. One died for all, nämlich einer ist für alle gestorben. And I'm not gonna live for myself anymore. Und ich lebe nicht mehr für mich selbst. I'm gonna do God's will. Ich werde Gottes Willen because tun. God's will, weil der Wille Gottes, will take care of me. Sich um mich sorgen wird, as I serve others. Wenn ich anderen diene. Okay. One more time, verse 15. But he died for all, that they who live should no longer live for themselves. Nochmals Vers 15. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben. But for him who died and rose again on their behalf. Sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. He did it for us. Er hat es für uns gemacht. Vers 16. Therefore, daher, from now on, we recognize no man according to the flesh. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Go back to verse 12. Zurück zum Vers 12. The second half. Zweite Hälfte. That you may have an answer for those who take pride in appearance. Damit ihr ihn habt bei denen, die sich nach dem Ansehen rühmen. And not in the heart. Und nicht nach dem Herzen. Therefore now, daher, since Christ died for all, nachdem Christus für alle gestorben ist, 1 John 2:2, for the sins of the whole world, 1. Johannes 2:2, für die Sünden der gesamten Welt, we don't see anyone in the flesh anymore. Sehen wir niemanden mehr nach dem Fleische. Meaning that we are not impressed by anyone's flesh. Das bedeutet, wir sind nicht beeindruckt vom Fleische irgendeines Menschen. We are not impressed by anyone's religious performance. Wir sind nicht beeindruckt von der religiösen Erscheinung eines Menschen. Because Christ had to die for all. Weil Christus musste für alle sterben. And for those who take pride in religiosity, und für diejenigen, die sich in Religiosität like rühmen, all the Jews that were persecuting Paul, zum Beispiel alle die Juden, die den Paulus verfolgten, with their long robes and their hats and all of this, all of their credentials, mit all ihren langen Gewändern und den Kopfbedeckungen und ihren Zutaten. And Paul was poor. Und der Paulus working war arm, hard, er arbeitete schwer, constantly pressing forward. Er ist ständig nach vorwärts gegangen. He was opposed and persecuted. Aber ihm wurde Widerstand gegenübergestellt. He was chosen by Christ out of season. Und er ist von Christus außerhalb der Zeit verwendet worden. So he wasn't one of the original 12. Also er war nicht einer der original 12 and yet Apostel. He saw Christ. Aber dennoch sah er Christus. But he didn't have a written paper from Jesus. Aber er hatte kein unterschriebenes Blatt Papier von Jesus. Wouldn't that have been wonderful? Wäre das nicht wunderbar gewesen? If just before, as the Lord appeared to him, the Lord said, "Saul, Saul, why do you persecute me?" Bevor der Herr in ihm erschien und er gesagt hat zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Now I have work for you to do. Jetzt habe ich eine Arbeit für dich. And you will suffer many things from me. Und du wirst vieles erleiden müssen um meines and Willen. Just before I go here, make sure you take this. Und bevor ich nun gehe, schau mal, das hast du etwas. I signed it. It says that you're one of my apostles. Ich habe das unterschrieben und da steht drauf, dass du einer meiner Apostel bist. Just so you don't have any problems, you know so, what I mean? Dass du einfach keine Schwierigkeiten hast, verstehst who's du? Who's going to believe that I appear to you, right? Weil wer wird schon glauben, dass ich dir erschienen so, bin? Here, I signed it, Jesus Christ, your Lord. Also ich habe es unterschrieben hier, Jesus Christus, dein Herr. No papers, nothing. Keine Papiere, nichts. 2 Corinthians chapter 3, he said, what are my credentials? 2. Korinther 3, da heißt es, was liegt dem zugrunde? Isn't it you? Bist das nicht du? Isn't it your lives? Was sind denn meine Beweise? Ist das nicht euer Leben? Our ministry is not in the letter. Unser Dienst geschieht aber nicht im Buchstaben. But our ministry is in the spirit. Unser Dienst geschieht im Geist. So we recognize no one's fleshly credentials. Also wir kennen keine Vorzüge des Menschen im Fleische an. No religiosity means anything. Keine Religiosität, das bedeutet. Even though we have known Christ according to the flesh. Und obwohl wir Christus im Fleische gekannt haben. Yet now we know him thus no longer. So kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. So here's John chapter 13. Also nun Johannes 13. And the Lord says someone will betray me. Und der Herr sagt, jemand wird mich verraten. So John is sitting next to the Lord. Johannes sitzt neben dem Herrn. And Peter gives him the signal. Und der Petrus gibt ihm dieses Zeichen. Him and John were really tight, you know. Er und der Johannes, die waren sehr enge Freunde. They could read each other's faces. Die konnten so aus den Gesichtern einander lesen. Peter gives him the signal. Und der Petrus gibt ihm das Zeichen. Find out. Finde heraus. Who it is. Wer das ist. Now. Jetzt. So John. Also der Johannes very creatively puts his head on the breast of Jesus. Auf sehr kreative Weise legt er seinen Kopf auf die Schulter des Herrn. And says, und sagt, who is it, Lord? Wer ist es, Herr? And the Lord says, und der Herr sagt, the one I give the bread to, dem ich das Brotstück reiche, it's him. Er ist es. Could you imagine John in that moment, just like, so I gotta give it to me, is he? Könnt ihr euch den Johannes vorstellen in dieser Situation? Er hat doch nicht mir das Brot gegeben, oder? Imagine the Lord having a little, playing a little game there, like. Stell dich mal vor, der Herr spielt ein kleines Spiel, sozusagen. Dipping it and then er taucht dieses kind Brot of giving ein it to John and gibt das Brot so rüber zum Johannes. And he gave it to Judas. Und er hat es dem Judas gereicht. And this John, who was so close to the Lord, und dieser Johannes, der dem Herrn so nahe stand, that he could put his head on his chest, dass er seinen Kopf an die Schulter des Herrn legen konnte, and feel very comfortable there. Und sich da sehr wohlfühlen konnte. In dabei. Revelations 1, he hears the voice from behind. In Offenbarung 1 heißt es, dass er die Stimme von rückwärts hörte. He turns. Er dreht sich he um. Sees the resurrected Christ. Er sieht den auferstandenen Christus. The same Jesus that he put his head on. Derselbe Christus, bei dem er seinen Kopf and gebettet he falls hatte. As a dead man. Und er fällt um wie tot. We don't know Jesus as we did from Nazareth. Also wir kennen den Jesus nicht mehr so, wie wir ihn von Jesus als Nazareth kennen. Jesus doesn't have long hair and a brown beard and sandals on and a brown dirty. Also Jesus hat keine langen Haare, einen Bart und Sandalen an und ein langes braunes wallendes Kleid. He's described in Revelations 1 in his glory. In Offenbarung 1 wird er in seiner Herrlichkeit beschrieben. And maybe he's got long hair, I don't know. He doesn't say. But it doesn't have to be shampooed, that's for sure. Right, it's not the image we see in the movies. Also dieses Bild, wie wir es in den Filmen sehen, das ist es nicht. Right, we don't know Jesus according to the flesh anymore. Wir kennen diesen Jesus nicht mehr dem Fleische nach. We don't even know each other according to the flesh. Wir kennen nicht mehr uns selbst gegenseitig dem Fleisch nach. Verse 17. Therefore, Vers 17. If any man is in Christ, wenn jemand in Christus ist, he is a new creature. So ist er eine neue Schöpfung. We don't recognize anyone's flesh. Wir erkennen das Fleisch von jemand nicht. Philippians chapter 3. Philipper 3. Just read it here for a moment. Lies mir das ganz kurz. Verse 3. Vers starting 3. With verse 2. Fangen wir beim Vers 2 beware an. Of the dogs. Habt Acht vor den Hunden. Beware of the evil workers. Seht auf die bösen Arbeiter. Beware of the false circumcision. Seht auf die Zerschneidung. For we are the true circumcision. Denn wir sind die Beschneidung. Who worship in the Spirit of God and glory in Christ Jesus. Die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen. And put no confidence in the flesh. Und nicht auf Fleisch vertrauen. Although I myself might have confidence even in the flesh. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. If anyone else has a mind to put confidence in the flesh, I far more. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Circumcised the eighth day. Beschnitten am achten Tag. Of the nation of Israel. vom Geschlecht Israel, of the tribe of Benjamin, vom Stamm Benjamin, a Hebrew of Hebrews, Hebräer von Hebräern, as to the law of Pharisee, dem Gesetz nach ein Pharisäer, as to zeal a persecutor of the church, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, as to righteousness which is in the law found blameless, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. But whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. We don't know anyone after the flesh. Wir kennen uns gegenseitig nicht nach dem Fleisch. We don't recognize spirituality as something that we do for God. Und wir verstehen Geistlichkeit auch nicht etwas als das, was wir für Gott tun. Spirituality is what God did for us. Geistlichkeit bedeutet das, was Gott für uns gemacht hat. Now verse 17 again. Nun nochmals Vers 17. Therefore, if any man is in Christ, daher, wenn jemand in Christus ist, and not everyone is in Christ, und nicht jeder ist in Christus, but if you are in Christ, aber wenn du in Christus bist, he is a new creature. So bist du eine neue Schöpfung. The old things have passed away. Das Alte ist vergangen. What are the old things? Was ist das, dieses Alte? My old identity. Meine alte Identität. My old purpose. Meine alte Absicht. My old goals. Meine alten Ziele. My old lifestyle. Mein alter Lebensstil. My old destiny. Meine alte my opinions. Meine Meinung. My old relationships. Meine alten Beziehungen. All these things have passed away. Alle diese Dinge sind weg. My old dreams. Meine alten Träume. My old visions. Meine alten Visionen. I've had a paradigm shift. Da geschah ein Paradigmenwechsel. One died for all. Einer ist für alle gestorben. And he rose on our behalf. Dann ist er für uns auferstanden. A paradigm shift. Paradigmenwechsel. Everything's become new. Alles ist neu geworden. I'm in Christ, I can see. Und ich bin in Christus, ich kann Everything's sehen. New. Alles ist neu. Everything I want to do is new. Alles, was ich tun möchte, ist neu. Old things are passed away. Das Alte ist vergangen. Behold, new things have come. Siehe, Neues ist geworden. Now all these things are from God. Alles aber von Gott. I remember I got saved. Ich erinnere mich, wie ich errettet wurde. I could not be in the bar anymore. Ich konnte dann nicht mehr in die Bars gehen. It was fading away. Das ist einfach weggegangen. The more I went, the more I was bored. Und je mehr ich dort, je öfter ich dorthin ging, umso mehr hat mich das fatigiert. Just bored. Das war einfach fad. Go to parties and you're just bored. Du gehst zu diesen Partys und es ist einfach langweilig. Rolling Stones, blah. Die Rolling Stones. Boring. The music became boring. Die Musik wurde langweilig. Hanging around saying, "How are you doing, man?" Und einfach sagen, wie geht's dir denn? The old interest. Suddenly, I lost interest for the world. Also die alten Interessen. Plötzlich habe ich diese Interessen verloren für die Welt. As Paul would say in Galatians chapter 6. So wie es Paulus in Galater 6 ausdrückt. The world is crucified to me, and I am crucified to the world. Die Welt ist für mich gekreuzigt worden und ich bin der Welt gekreuzigt worden. In Galatians 6:14. In Galater 6:14. Right? The world has been crucified to me and I to the world. Die Welt ist gekreuzigt worden für mich und ich bin der Welt gekreuzigt. It means we've mutually lost interest in each other. Das heißt, wir haben gegenseitig das Interesse aneinander verloren. Suddenly I realize how temporal all of that thinking is. Und plötzlich wird mir klar, wie zeitlich bedingt all dieses Denken ist. And I see a vision of Christ. Und ich bekomme eine Vision von Christus. My Lord standing before him. Mein Herr, ich werde einmal vor ihm stehen. And then glory. Und dann die Herrlichkeit. And then eternity. Und dann die Ewigkeit. All things pass away. Everything's new. Alle Dinge sind vergangen und alles ist neu. Now verse 18. Now all these things are from God. Vers 18. Alles aber von Gott. He put them in the heart. Er hat sie uns ins Herz gelegt. In Daniel 4:12. In Daniel 4:12. Daniel says. Daniel sagte. Is it 2:12, 4:12? These are the things. It's in 2:12. He went to Jerusalem to see the things that God had put in his heart. Da heißt es, er ging nach Jerusalem, um die Dinge zu sehen, die Gott in sein Herz hineingelegt hatte. He went secretly at night. Er ging da in geheimer Mission am Abend dorthin. He looked at the walls. Er hat sich die Mauern angesehen. And he says, I told no man. Und er hat gesagt, niemanden habe ich erzählt. What God had put in my heart. to do for Jerusalem. Was Gott in mein Herz hineingelegt hat, was ich für Jerusalem tun sollte. The work of God in the heart. Die Arbeit Gottes in unserem Herzen. Suddenly we have new desires. Plötzlich haben wir neue Verlangen. New direction. Neue Richtungen. All these things are from God. Alles aber kommt von Gott. Who reconciled us to himself through Christ. Der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus. And gave to us the ministry of reconciliation. Und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Namely, that God was in Christ reconciling the world to himself. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Now watch how beautiful this is. Und beachte das, wie schön das hier ist. Not counting their trespasses against them. Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete. That's the message. Das ist die Botschaft. Reconciliation. Versöhnung. God reconciles man to himself. Gott versöhnt den Menschen mit sich selbst. That means that God removes the barrier between man and himself. Das bedeutet, Gott schafft diese Barriere weg, die zwischen dem Menschen und ihm selbst and liegt. And that barrier was sin. Und diese Hürde ist die Sünde. And Christ destroyed sin. Und Christus zerstört die Sünde. So the issue is no longer sin. Also es geht nicht mehr länger um die Sünde. I am not my sin. Ich bin nicht meine Sünde. This is such a great message. I am not my sin. Das ist so eine wunderbare Botschaft. Ich bin nicht meine Sünde. I have Sünde. Been reconciled to Christ. Ich wurde versöhnt mit Christus. It can only happen one time. Und das kann nur einmal geschehen. And you can't reverse it. Und du kannst das nicht wieder umdrehen. When you're born again, you're born again. Wenn du wiedergeboren bist, dann bist du wiedergeboren. What you do with it is something else. Was du dann damit machst, das ist was anderes. I've been reconciled. Ich wurde versöhnt. To walk with God. Um mit Gott zu wandeln. I had a great thought and I just lost it. Ich habe gerade einen großartigen Gedanken gehabt, aber erstmal entwischt. I wanted to build it up and I lost it. Okay, here something like this. I'm not my sin. Also ich bin nicht okay, meine Sünde. I'm not my sin. Also ich bin nicht meine Sünde. I'm going to stand before the Lord. Ich werde vor dem Herrn stehen. And he's going to judge my works, good or bad. Der wird meine Werke beurteilen, ob gut oder schlecht. I am not my sin. Ich bin nicht meine Sünde. I've been reconciled to God. Ich wurde versöhnt mit Gott. It's not an issue of sin now. Es ist keine Frage der Sünde mehr. But sin, aber die will, Sünde, sin will neutralize my walk with the Lord. Aber Sünde wird meinen Wandel mit dem Herrn neutralisieren. John 15. Johannes 15. If we abide in him and he abides in us, we will bear fruit. Wenn wir in ihm bleiben und er in uns, dann werden wir Frucht bringen. And when we stand before the Lord, he's going to see how much fruit. Und wenn wir vor dem Herrn stehen werden, werden wir die Frucht sehen. To the glory of the Father. Und zwar für die Herrlichkeit des Vaters. Fruit. Frucht. The amount or the way that my life affected others. Nämlich die Auswirkungen meines Lebens auf andere. The way that my life assisted others. Die Auswirkungen meines Lebens als Hilfestellung für andere. The way that my life helped the kingdom of God to go forward. Und die Auswirkungen meines Lebens, inwieweit sie mitgeholfen haben, das Königreich Gottes voranzubringen. Und der Herr wird die Frucht abwägen. And there's fruit. Und es gibt Frucht. And there's more fruit. Es gibt mehr Frucht. And there's much more fruit. Es gibt viel mehr Frucht. I was praying this week. I said in the car, "Oh Lord." Diese Woche habe ich im Auto gebetet. Ich habe gesagt, "Oh Herr." If you were to come back today. Wenn du heute zurückkommen wirst, we haven't even touched much more fruit. Wir haben noch nicht einmal mehr Frucht erreicht. We're just in the more fruit somewhere. Also noch nicht viel mehr Frucht erreicht. You know, like wir sind noch da drinnen in der Mehrfrucht. We're like at 3 in the more fruit. Also auf einer Skala von 1 bis 10, da sind wir gerade bei 3 erst. But will it ever be that we'll be in the much more fruit? Aber werden wir jemals auf dieses Niveau kommen, wo where viel mehr Frucht so erreicht wird? Fruit, you don't even know what to do with it. Wo so viel Frucht da sein wird, dass man gar nicht mehr weiß, it's was man damit tun everywhere. Soll. Much more fruit. Dass einfach überall Frucht ist. Like in the millennium there'll be much more fruit. So wie es im Millennium sein wird, viel viel mehr Frucht. It says that you'll be able to hook up your donkey to a grapevine. Da heißt, dass man mit dem Esel you take your Esel and you put it to the grapevine. Also, dass du den Esel auf den Weintrauben anbinden kannst. And you don't even care if he eats the grapes, because there's so many, you don't even know what to do with them. Dass es dir eigentlich gleich sein wird, weil es wird so viele Weintrauben dort geben, dass es dir gleich ist. You feed grapes to your horses and your cows. You don't even care. Du fütterst deinen Kühen oder Pferden die Weintrauben. This is the millennium. It's just an abundance of fruit. So wird das Millennium beschrieben, eine Fülle von Frucht. Sunday we had the largest attendance we ever had on a Sunday night. Am Sonntag gab es die größte Besucherzahl, die wir jemals hatten. 267 people. 267 Leute. I think the Lord's happy. Ich glaube, der Herr freut sich. I know that from Matthew 22. Ich weiß das von Matthäus 22. The Lord said, I want my house to be full. Da heißt es, ich möchte, dass mein Haus voll ist. And the Lord is counting people. Und der Herr zählt die Leute. Because every time one is added, weil jedes Mal, wenn einer hinzugefügt wird, all of heaven rejoices. Erfreut sich der gesamte Himmel. In Luke 16. In Lukas 15. In Lukas 15. Every time one is added, all of heaven rejoices. Jedes Mal, wenn einer hinzugefügt wird, erfreut sich der gesamte Himmel. So, we're bearing fruit. Also wir bringen Frucht. But I'm not my sin. Aber ich bin nicht meine Sünde. But if my sin is my identity. Aber wenn meine Sünde zur Identität wird. Old things are passed away. Die alten Dinge, sie sind vergangen. By faith, I'm not that. Und im Glauben bin ich das nicht mehr. I am in Christ, I'm a new creation. Ich bin in Christus, eine neue Schöpfung. But if outside of faith it is my identity. Aber außerhalb des Glaubens ist das meine Identität. And bitterness und die Bitterkeit and resentment und auch die and unforgiveness und keine Vergebung and materialism und der Materialismus and natural security und die natürliche Sicherheit and competition with the neighbor und der Wettbewerb mit dem Nachbarn and insecurity in the church und die Unsicherheit in der Gemeinde and jealousy that someone sings more than I do und die Eifersucht gegenüber jemand der mehr tut als ich or someone does this better than I do and all that natural stuff. Also, oder dass jemand etwas besser tut als ich und all diese ganzen natürlich gesinnten Dinge. And suddenly we stand before the Lord. Und plötzlich stehen wir vor dem Herrn. We've been reconciled once and for all. Wir wurden versöhnt mit ihm. Ein für alle Mal. All things passed away. Die alten Dinge sind vergangen. They're gone. Sie sind vergangen. And we're standing there before the Lord. Wir stehen da vor dem and Herrn. And all things are gone. Die alten Dinge sind vergangen. They're really gone now. Sie sind jetzt wirklich weg. And the thing that hits us the most und das, was uns am meisten trifft, is the time that we lost. Ist die Zeit, die wir versäumt haben. See, I'm not my sin. Ich bin nicht meine Sünde. But sin robs me of what I could be in Christ. Aber die Sünde raubt mir das, was ich sein könnte in Christus. And if I waste my time in the natural, wenn ich meine Zeit vergeude in natürlicher Gesinnung, if I waste my time with the old things, wenn ich meine Zeit vergeude mit diesen alten Dingen, they've passed away, but somehow I've brought them back. Die sind schon vorbei, aber irgendwie habe ich sie wieder zurückgeholt. All things passed away, but now I'm looking for them again. Die alten Dinge sind vergangen, aber ich blicke mich noch um nach ihnen. My old friends have passed away. Meine alten Freunde, die sind vorbei. But somehow, ja, aber irgendwie. I mean, there's nothing wrong with getting in touch with old friends. Ich meine, es ist nicht schlimm daran, wenn ich mich mit alten Freunden treffe. As long as I don't go back to an old lifestyle. Solange ich mich nicht wieder zurückwende zum alten Lebensstil. And if I do? Und wenn ich das mache? You know, I was talking to someone at the door on Sunday. Ich habe da am Sonntag mit jemand an der Tür gesprochen. They're from Romania. Es war jemand aus Rumänien. And I said, oh, where are you from? Und ich habe gesagt, ah, woher kommen and Sie they denn? Told me where they were from. Und sie haben mir dann gesagt, woher sie kommen. And I said, oh, you know, I know people there. Und ich habe gesagt, wissen Sie, ich kenne dort Leute. From that church. Aus dieser Gemeinde. And they said, who do you know? Und dann haben sie gesagt, na, wen kennen Sie denn? My old friend, and I said his name. Und das ist mein alter Freund, und habe ich den Namen genannt. Such a guy. I said, how is he doing? Und ja, wie geht's ihm denn? Guy used to translate for me. Und da hat jemand übersetzt für mich. When back when Ceausescu was there. Als der Ceausescu noch an der we Regierung used to do war. Dangerous things together. Da haben wir ganz gefährliche Dinge miteinander getrieben. I remember I was preaching in a service and illegally. Ich erinnere mich, ich habe einmal in einem Gottesdienst gepredigt, das war illegal. And he said, make sure you don't preach, just share. Give greetings. Und da hat es geheißen, achte darauf, dass du nicht predigst, sondern sag einfach nur Grüße, bestimmte and then Grüße. Keep giving greetings for about one hour. Und dann fahr fort, eine Stunde lang circa die Leute zu grüßen von anderen. For eine Stunde oder so. Für eine Stunde. From the Bible. Aber von der Bibel. Give greetings from the Bible. Also richte Grüße aus, von der Bibel. You know what I mean. Aber sag nicht, dass du predigst. Aber sag nicht, dass du predigst. Because that's illegal. Just give long greetings. Weil das ist illegal. Lass einfach die Grüße lange andauern. So I remember standing there after service. Ich erinnere mich, ich stand da damals nach dem Gottesdienst. Und da kommt ein Mensch zu mir und sagt, ah, Sie sind aus Wien. I have a sister in Vienna. Ich habe eine Schwester in Wien. Where do you live in Vienna? Wo leben Sie denn in Wien? And then I saw him from behind. Ich habe ihn so gesehen von rückwärts herkommen. And he came into view. Dann kam er mir so in den Blick. He just went with his finger across his lips. Und er ist dann mit seinem Finger so über die Lippen. And he kept going. Und ist dann aber weitergegangen. And suddenly I was like cold as ice, I thought. Und plötzlich war ich ganz kalt wie ein Eisblock. I looked at this guy again. I said, I have to go to the bathroom. Und ich habe den Mann nochmals angeblickt und habe gesagt, ich muss, glaube ich, aufs Klo. And I came over to this guy. I said, und wie ich dann zu dem Mann hingegangen bin, who is he? Wer ist das? Secret police. Das ist die Geheimpolizei. He said, what did you say? Und er hat gefragt, was hast du denn gesagt? I said, I have to go to the bathroom. Ich habe gesagt, ich muss aufs Klo. We did so many things together. Wir haben so viele Dinge gemeinsam gemacht. I asked how he was. Und ich habe gefragt, wie es dem geht. And the person said, didn't you hear? Und dieser Mensch hat dann zu mir gesagt, hast du davon nicht gehört? Said, no. Ich habe gesagt, nein. He says, when was the last time you talked to him? Nun, wann hast du das letzte Mal mit ihm gesprochen? About 10 years ago. Vor 10 Jahren circa. Oh yeah, well, he's divorced. Ja, der ist jetzt geschieden. He left his family. Hat seine Familie verlassen. Wow. I thought, no, it's impossible. Ich habe mir gedacht, das it's gibt's impossible. Nicht. It can't be true. Das gibt's nicht. Das kann nicht wahr sein. She said, it's the saddest thing in the whole world. Diese Frau hat gesagt, ja, das ist die traurigste it's Sache. Just so unbelievably sad. Sie ist so unglaublich traurig. I could not believe it. Ich konnte das nicht glauben. But what happens? Aber was passiert da? Right? Old things come back. Die alten Dinge, sie kommen wieder. And what do I identify with? My faith. Und womit identifiziere ich mich da im Glauben? And sin puts its head back up. Und die Sünde, sie kommt wieder zum Vorschein. Like a dragon. So wie ein Drachen. Am I my sin? Bin ich meine Sünde? When this guy stands before the Lord, is he his sin? Wenn dieser Mann vor dem Herrn stehen wird, ist er seine Sünde? No, he's been reconciled through Christ. Nein, er wurde versöhnt durch Jesus Christus. All things are passed away. Die alten Dinge sind vergangen. And now the Lord will ask him. Und nun wird ihm der Herr fragen. What did you do with your time? Was hast du gemacht mit deiner Where's Zeit? Your fruit? Wo ist deine Frucht? I don't have any fruit. Ich habe keine Früchte. I was living in sin. Ich habe in Sünde gelebt. All things are passed away. We don't talk about that stuff up here, young man. Die alten Dinge sind vergessen. Über das sprechen wir Stuff's hier nicht mehr. Buried in the deepest sea. Das ist im ganz tiefen Meer verborgen. You mean like I just wasted all my time? Du meinst, ich habe meine ganze Zeit vergeudet? You mean there's no condemnation here? Du meinst, es gibt hier keine Verdammung? No, there's just loss of reward. Nein, hier gibt es nur einen Verlust der Belohnung. You identified with something that passed away. Du hast dich identifiziert mit etwas, das vergangen ist. And it just consumed your time on earth like a cancer. Und das hat deine Zeit weggefressen auf Erden, wie ein Krebsgeschwür. And as we're living in it on earth, we're thinking, this is who I am. Und wenn wir da auf Erden leben, dann denken wir, nun, das bin ich. I gotta be honest with myself, this is who I am. Ich muss einfach ehrlich zu mir sein, das bin ich. I mean, at least I'm an honest person. You know what I mean? Also, ich meine, zumindest bin ich ehrlich zu mir. Verstehst du? You got to give me that much. Also, so sehr musst du mich schon anerkennen. This is who I am. I'm a stinking, rotten sinner, and this is who I am. Ich bin ehrlich. Ich bin einfach ein ganz verlogener, verstunkener Sünder. So, Lord, reward me for my honesty. Also, Herr, belohne mich für meine Ehrlichkeit. No, you're a liar. Nein, du bist ein Lügner. The Bible calls us a liar. Die Bibel nennt uns da einen Lügner. It says, "Speak truth to your neighbor." Da heißt es, sprich die Wahrheit zu deinem Nachbarn. Ephesians 4:15, speak the truth to your neighbor. Epheser 4:15, sprich in der Wahrheit zu deinem Nächsten. Speak to him about who he really is. Das heißt, sprich mit ihm über das, wer er wirklich ist. Don't make the issue the sin. Und mach nicht die Sünde zur Sache. Make the issue Christ and pull him away from the sin. Und, sondern mach Christus zur Sache und zieh ihn weg von den Sünden. That's not who he is. That's not who she is. Weil das ist nicht seine Identität und ihre Identität. We stand before the Lord. Und wenn wir dann vor dem Herrn stehen werden. And as much as we would want it to be there, our sin. Und so sehr wir auch dort gerne unsere Sünde wären. Well, Lord, I've got to be honest. Nun, Herr, ich muss ehrlich sein. I wrote a record of all the things I did. Ich habe deine Aufzeichnung all der Dinge, die ich tat. It's all the evil I did. All das Böse, das ich gemacht habe. Well, it was here. Also hier war das zumindest. I wrote it all right down here. Ich habe das da alles niedergeschrieben. Somewhere in here. Da irgendwo da drin. It's all gone. Wait a minute. Moment, I did all this wicked stuff. Moment mal, ich hatte da alles aufgeschrieben. You've got to torture me for this. Argen Sachen und du müsstest mich dafür ja quälen. You've got to punish me for. It's in here somewhere. Du musst mich dafür bestrafen. Das ist ja da irgendwo drinnen. You mean I just wasted all my time? Du meinst, ich habe meine ganze Zeit verschwendet? Ja. Ja. You wasted all your time. Ja, du hast deine Zeit verschwendet. Identifying with something that you weren't. Du hast dich mit etwas identifiziert, das du gar nicht mehr warst. And as for your honesty, und was deine Offenheit betrifft, I'm not blessed by it. Dadurch werde ich nicht gesegnet. Because that's not who you were. Weil das ist nicht das, was du warst. This is who you are. Das bist du hier jetzt. Son. Sohn. And so we're given this ministry. Und wir geben diesen Dienst. Just to close. Um jetzt im Abschluss we are given this ministry. And this is our message. Also dieser Dienst ist uns gegeben und das ist unsere Botschaft. Verse 19 and we'll close. Vers 19 und dann wollen wir abschließen. God was in Christ reconciling the world to himself. Nämlich dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Not counting their trespasses against them. Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete. And he has committed to us the word of reconciliation. Und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Wow. Verse 20. Therefore we are ambassadors for Christ. Vers 20. So sind wir nun Gesandte an Christi statt. As though God were entreating through us. Indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. We beg you on behalf of Christ be reconciled to God. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. For he made him who knew no sin to be sin on our behalf. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. And sin is I am not my sin. Sünde ist es, wenn ich sage, wenn ich nicht meine Sünde bin. I am not my sin. He became sin on my behalf. Er wurde zur Sünde für mich gemacht. But if I identify with something that passed away, aber wenn ich mich mit etwas identifiziere, was schon vergangen ist, if I confess my sin, wenn ich meine Sünden bekenne, he is faithful and just to forgive me. Ist er treu und gerecht, um mir zu vergeben. It's something that's passed away. Das ist etwas, was vergangen ist. But it's still in the genes. Aber das ist noch da in den Genen. And I sin because I'm a human. Und ich sündige, weil ich menschlich bin. And in James chapter 3, if I can control my tongue. Und in Jakobus 3 heißt es, wenn ich meine Zunge zügeln kann, I'm a perfect person. Dann bin ich ein vollkommener Mensch. Who can control their tongue? Nobody. Wer kann seine Zunge zügeln? Niemand. And it says we all fail in many ways. Und dann heißt es, wir verfehlen uns in vielen Dingen. Hebrews chapter 12, the high priest hath to sympathize with the weaknesses of the people. In Hebräer 12 steht, dass der hohe Priester sich mit den Sünden und Schwächen des Volkes identifizieren musste. For he himself was a sinner. Weil er selbst, so the issue is not sin. Also es geht nicht um die Sünde. The issue is bearing fruit. Es geht um das Fruchtbringen. And bringing this message of reconciliation. Und diese Botschaft der Versöhnung hinauszubringen. But be careful with sin. Aber habt Acht auf die because Sünde. It will consume. Weil das verzehrt my energy, my time, my resource. Verzehrt meine Energie, meine Zeit, meine Ressourcen. It will break my fellowship with God. Und es zerstört auch meine Gemeinschaft mit Gott. It will leave me in darkness believing something about myself that's not true. Es lässt mich in der Finsternis verweilen, indem ich etwas glaube, was nicht wahr ist über mich. Consume my time on earth. Und meine Zeit verschwende ich auf Erden. And it's interesting that these people, und es ist interessant, diese Leute, like the guy I mentioned, wie dieser Mann, von dem ich erzählt habe, are still believers. Das sind noch immer Gläubige. God still loves them. Und Gott liebt sie noch immer. But they lost their ministry. Aber sie haben ihren Dienst versäumt, right? Verloren. They lost their ability to bear the fruit that God wanted them to bear. Sie haben die Fähigkeit des Fruchtbringens, das was Gott von ihnen wollte, then God verloren. Can restore it. Aber Gott kann das wiederherstellen. But the platform to bear fruit has been torn down. Aber diese Stelle, wo sie Frucht bringen, das ist einfach weggerissen worden. So, let's pray together. Also beten wir gemeinsam. Father in heaven, Vater im Himmel, we thank you tonight. Gedanken, die heute haben. That all things are passed away. Die alten Dinge vergangen sind. In your eyes. In deinen Augen. On the books. In den Büchern. In heaven. Im Himmel. But here in our eyes. Aber hier in unseren Augen. So oftentimes the old things come back. Kommen diese alten Dinge so oft wieder zurück. But by faith our identity is Christ. Aber im Glauben ist unsere Identität Christus. And I am not my sin. Und ich bin nicht meine Sünde. I am not the old person. Ich bin nicht der alte Mensch. I am a new creation. Ich bin eine neue Schöpfung. By faith. Durch den Glauben. So Lord, we pray tonight. Also wir beten heute Abend, Herr. As you don't count our trespasses against us. Nachdem du uns unsere Verfehlungen nicht anrechnest. That we would not abuse the privilege. Dass wir dieses Vorrecht nicht missbrauchen. But that we would serve. Sondern dass wir dienen. Your kingdom. In deinem Königreich. And no longer serve ourselves. Und nicht mehr länger uns selbst dienen. But throw ourselves into a selfless service for you. Sondern dass wir uns selbst in einen selbstlosen Dienst für dich einbringen. We pray. Darum beten wir. We thank you in Jesus' name. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen.